Zustand zu verorten, wo ich ja selbst befinde mich, ja aufgeteilt in du und ich. Ein leeres Rauschen in der Luft, gemischt mit vielen Menschenduft. Die Sinne reizen, zwei ganz hart, versuchst zu greifen, wie banal. Ja, wie ein Tier, das mit Instinkt sein Leben meistert, ob's gelingt. Ja, Fragen auf Ruhe, viele Worte. Ein Trunk mit Gift. Ein Trunk mit Gift. Trunk mit Gift, nur welche Sorte? Soll ich es nehmen oder nicht? Die Frage lebt, die Mitte dreht. So liegt es zweigeteilt vor mir. Ein Teil ist Mensch, der andere Tier. Ja, welcher Strömung jetzt nun folgen? Soll ich es nehmen oder nicht? Ja, welcher Strömung jetzt nun folgen? Zweigeteilt vor mir, ein Teil ist Mensch, der andere Tier. Ein Trunk mit Gift, soll ich es nehmen oder nicht? Die Frage lebt, die Mitte dreht. So liegt es zweigeteilt vor mir, ein Teil ist Mensch, der andere Tier. Soll ich es nehmen oder nicht? Die Frage lebt, die Mitte dreht. So liegt es zweigeteilt vor mir. Ein Teil ist Mensch, der andere Tier. Ja, welcher Strömung jetzt nun folgen? Ja, welcher Strömung jetzt nun folgen? Ja, welcher Strömung jetzt nun folgen? So liegt es zweigeteilt vor mir. Ein Teil ist Mensch, der andere Tier.